Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 86, Vers 11. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Gott segne dieses Wort. Reines Herz. In diesem Psalm 86 aus dem Alten Testament, ein Psalm von David, König David, lernen wir mehr über, was es nun bedeutet, ein reines Herz zu haben. Und wie König David hier eben auch ausdrückt, haben wir auch selber die Sehnsucht und das Bedürfnis nach dem richtigen Weg, nach dem richtigen Weg und nach Gottes Wahrheit, als wir, die wir Jesus Christus folgen. Und hier eben auch erkennen wir, dass Gott eben uns das Verlangen unseres Herzens geben kann und auch gibt. Wir, die wir als reue Sünder zu ihm kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen. Und das ist nun entscheidend, dass wir verstehen eben, das ist zum Beispiel auch wie unser Jesus Christus hier uns auch in den Evangelien immer wieder aufzeigt, was es bedeutet, ein reines Herz zu haben. Unser Herr Jesus Christus hatte das reinste Herz selber, was nie jemand anders haben kann, so wie er, als Gott im Fleische, als unser Erlöser. Und wo wir nicht so sein können wie er, denn Jesus ist Jesus und wir sind wir, so können wir doch lernen, was es bedeutet, ein reines Herz zu haben und zu sehen, wenn wir vor allem in den Evangelien lesen, wie Jesus' Herz sich ausdrückt, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie er Leuten entgegenkommt und auch aufruft zur Reue, zu bereuen, also sich von der Sünde abzuwenden und zu ihm zu kommen. Und darauf kommt es an. Und das ist auch für uns dasselbe, das Wichtige, wie wir, die wir in persönlicher Beziehung zu Jesus Christus wachsen. Und unser Aufruf ist auch, wie auch hier David, ein reines Herz zu haben. Und das können wir in eigener Kraft nicht tun. Das kann nur der Heilige Geist tun und uns auf den rechten Weg führen. Und wirklich, also mit einem reinen Herzen, da fängt eigentlich alles wirklich an. Als reue Sünder, die wir zu Jesus Christus kommen. Und ja, wir tun gut daran, uns daran zu halten und das, diesen Wahrheiten zu folgen. Und unser Jesus Christus hilft uns, all dieses zu tun. Nur er kann das, in und durch uns. Wir können das selber nicht, in eigener Kraft. Das ist wichtig zu verstehen, worauf es ankommt, ein reines Herz zu haben. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Psalm 86 aus dem Alten Testament, was bedeutet, ein reines Herz zu haben. Und wir beten für alle Menschen, die zu dir kommen und zu dir gekommen sind, uns zu helfen. Wir können in einer Kraft gar nichts tun, sondern dass du uns hilfst, uns dir unterzuordnen, als reue Sünder, uns von der Sünde abzuwenden und du in und durch uns wirkst. Und das ist mein Gebet, das ist unser Gebet für alle Menschen, uns ein reines Herz zu geben und uns zu helfen in diesem Vorgang, in diesem lebenslangen Prozess fortdauernd, dass wir mehr und mehr wie du werden, durch dich und den Heiligen Geist, der uns leitet in allen zu allen Zeiten. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.